Die Delegation der Volksversammlung der Präfektur Nagano für die Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas in Japan und weitere Ausländer erwiesen am 7. August im Sonnenpalast Kumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.